Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen. Im Reich der Inka. Der Kampf um das Gold. Von Oliver Elias. November 1532. Eine Gruppe spanischer Soldaten kämpft sich mühsam einen schmalen, vom Dauerregen aufgeweichten Pfad empor, der sich durch das Hochland der Kordilleren in Südamerika zieht. Vorwärts, Männer! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Der Hauptmann der 180 Mann starken Truppe ist angespannt. Er treibt seine durch die Strapazen der letzten Monate verdreckten Soldaten mit eiserner Härte voran. Die Männer wissen, dass sie nicht allein sind. Im nebelverhangenen Buschwerk verfolgen aufmerksame Augenpaare jede ihrer Bewegungen. Wir sollten ausbrechen und sie einkreisen. Ja, wen willst du fangen? Ein Haufen Schatten? Was sollte es uns nützen? Hörst du das? Ja. In den Wäldern sind Tausende von ihnen. Es würde nicht lange dauern und wir enden als Frischfleisch auf ihren Tellern. Nein, wir werden ganz in Ruhe weitermarschieren. Es gibt nur eine Richtung und die führt diesen Weg hinauf. Du hast recht. Vorwärts, Caballeros! Ruhm und Ehre erwarten uns! Vorwärts! Wir werden es machen wie Hernán Cortés. Der dunkle Anführer der privat finanzierten Militärexpedition gibt seinem Hengst die Sporen und steuert am Tross vorbei den steilen Abhang hinauf. Für den spanischen Hasardeur gibt es nur eine Option: Sieg oder Tod. Die Zweifler und Spötter, die sein Unternehmen als aberwitziges Himmelfahrtskommando abgetan haben, dürfen auf keinen Fall Recht behalten. Sein Name steht auf dem Spiel. Er lautet Francisco Pizarro. Es sei, Hauptmann Pizarro erhält die Erlaubnis und Vollmacht, im Namen des Königs die Entdeckung und Eroberung Perus über eine Strecke von 200 Meilen fortzuführen. Ihr werdet zum Gouverneur. 1529, drei Jahre zuvor. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, vom bereits eroberten Norden Südamerikas in die sagenumwobenen Gegenden südlich des Äquators vorzudringen, bittet der spanische Abenteurer Francisco Pizarro bei Karl V., König von Spanien und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, um Unterstützung. Zusammen mit einem Haufen risikofreudiger Unternehmer will Pizarro das legendäre Land Biru aufspüren, von dem es heißt, dass dort nie gesehene Mengen Gold und Edelsteine zu erbeuten wären. Pizarro träumt davon, als Entdecker und Eroberer neuer Welten in die Geschichte einzugehen. Um dies zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Ein Jahresgehalt von 100.000 Maravedis. Möge der Herrgott eurer Mission beistehen. Majestät, ich werde eure Großzügigkeit nicht enttäuschen. Ihre Haut ist weiß. Weiß wie die Farbe unseres großen Schöpfergottes Pachacamac. Und ihre Reittiere haben silberne Füße. Sind es wirklich Götter? Oder doch nur Fremde, die aus einem fernen Land zu uns kommen? Atahualpa, Sohn des 9. großen Inka-Herrschers Huayna Capac, residiert 1532 in der Nähe von Cajamarca, einer kleinen Stadt am Rande des Inka-Reiches. Hier hat er sich bei einer der zahlreichen Thermalquellen niedergelassen. Herr, ein Bote ist eben von den Fremden zurückgekehrt. Es spricht sich herum, dass die Männer mit den langen Bärten Götter, Viracocha, sind. Sie lassen sich nicht davon abbringen, hierher zu kommen. Wollen wir die Viracocha wirklich willkommen heißen? Sie sind nur ein kleiner Haufen. Was sollten sie gegen meine Krieger ausrichten? 50.000 habe ich um die Stadt versammelt. Die Fremden werden sich gegen eine solche Übermacht nicht auflehnen. Die Inka sind die unangefochtenen Herren des Andenraums. Doch das riesige Reich ist zerrüttet. Ein blutiger Erbfolgekrieg zwischen den möglichen Thronfolgern Atahualpa und seinem Halbbruder Huascar hat das Land in tiefe Dunkelheit gestürzt. Gerade erst haben die Armeen von Atahualpa vor den Toren der Hauptstadt Cusco einen Sieg gegen das Heer seines Bruders errungen. Nun kann ich in Cusco einziehen und mich zum einzigen Inka machen lassen. Vielleicht können uns die Fremden dabei behilflich sein. Und wenn sie zu uns gekommen sind, weil sie meinen Bruder als rechtmäßigen Thronerben ansehen? Vielleicht unterstützen sie ihn und bestrafen mich für meinen Frevel. Lass die Stadt räumen. Wenn die Viracocha in Cajamarca ihr Lager aufschlagen, werden wir schon erfahren, was sie wollen. Und wenn sie als Feinde zu uns kommen, sitzen sie in der Falle. Am späten Nachmittag des 16. November 1532 zieht ein bombastischer Zug tausender Indio-Krieger, Diener, Spielleute und Tänzer in die Stadt Cajamarca ein, in der einzig die Spanier Quartier bezogen haben. Der Inka-Prinz Atahualpa wird von 18 ganz in blau gekleideten Rucana-Indios in einer reich mit Gold, Edelsteinen und Papageienfedern verzierten Sänfte auf den Hauptplatz getragen, auf welchem die Begegnung mit den gottgleichen Fremden stattfinden soll. Wo sind die Viracocha? Warum zeigen sie sich nicht? Der Platz ist mit Tausenden von Indios gefüllt. Doch von den Weißen fehlt jede Spur. Die Spanier, die still in ihren Stellungen ausharren, haben letzte Nacht vor Angst kein Auge zugetan. Es steht 180 zu mehreren Tausend. Die Spanier wissen, dass es nun ums Ganze gehen wird. Einzig Hauptmann Pizarro bleibt ruhig. Schon einmal vor etwa 13 Jahren bei den Azteken in Mexiko gab es eine ähnliche Situation, die der damalige Kommandant der spanischen Truppen zu seinem Vorteil nutzen konnte. Er ist Pizarros großes Vorbild. Wir werden es machen wie Hernán Cortés. Plötzlich öffnet sich eine Gasse in der Menge. Sie durchschreitet forschen Schrittes der Geistliche Vincente de Valverde, begleitet von einem mutigen Gefolgsmann Pizarros. Ich bin ein Abgesandter Karls des Fünften, König von Spanien, der euch auffordert, sich seiner grenzenlosen Macht zu unterwerfen. Ich bin auch Botschafter des Papstes, der unserem König das Besitzrecht aller Völker dieses Kontinents gegeben hat. Erkennt ihr ihn an, unseren Herrscher, und den einzig wahren Glauben unseres Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuze starb? Warum sollte ich mich deinem König unterwerfen? Und was für ein Gott soll das sein, der sterben kann? Sieh her, dies ist unser Gott, Inti, leuchtend und vollkommen. Die Sonne geht niemals unter. Jeden Morgen aufs Neue wandert Inti strahlend über den Himmel bis ans Ende aller Tage. Ihr irrt euch. Schwört euren heidnischen Riten ab. Sie sind des Teufels. Dies ist die Heilige Schrift, der einzig wahre Glaube, das Wort Gottes. Das Wort Gottes? Lass es mich hören. Was soll das sein? Ich höre die Stimme deines Gottes nicht in diesem Bündel. Es ist wertlos. Lügner und Frevler seid ihr. Nichts weiter! Tötet die heidnischen Hunde, diese gottlosen Indios! Als der Padre das Zeichen zum Angriff gibt, bricht auf dem Platz die Hölle los. Die Spanier stürmen im Kugelhagel zweier Kanonen und zahlreicher Arkebusen aus ihrem Versteck. Die Kavallerie prescht durch die Reihen der komplett überwältigten Indios, denen die Geschützfeuer und die sich bäumenden Pferde völlig unbekannt sind. Zu Dutzenden werden sie niedergemetzelt, wehrlos im Vergleich zu den modern ausgerüsteten Spaniern. Pizarros Elitetrupp bahnt sich einen Weg bis zur Sänfte Atahualpas. Mit kräftigen Säbelhieben machen sie die Träger der Sänfte nieder, die sich in die Schwerter der Spanier werfen, um das Leben ihres Herrn zu schützen. Doch Pizarro will den Inka-Fürsten ohnehin lebend fangen. Immer mehr Vasallen stürmen herbei und sterben, damit ihr Herrscher mit seinem Thron nicht in den Staub der Straße sinkt. Doch umsonst, denn am Ende gelingt es Pizarro, die Sänfte zu stürzen und Atahualpa gefangen zu nehmen. Wenig später ist der Spuk vorbei. Tausende tote Indios füllen den Hauptplatz der Stadt, während es auf Seiten der Spanier außer einem schwarzen Sklaven kein einziges Opfer zu beklagen gibt. Für die Inka ist diese Stunde der Anfang ihres Untergangs. Wer waren sie? Die Inka, jenes sagenumwobene, rätselhafte Volk, dessen Herrschaft nur circa 350 Jahre anhielt, welches aber das größte Reich Südamerikas schuf. Wer waren sie, diese faszinierenden Menschen, die auf den hohen, eisverschneiten Gipfeln der Anden in über 5000 Meter Höhe leben und arbeiten konnten, deren Bauwerke mit ihren riesigen Gesteinsquadern an das Werk von Riesen erinnert und deren Kunstfertigkeit noch heute in Modeschmuck und Musik weiterlebt? Um ihre Existenz ranken sich zahllose Mythen und Geheimnisse. Denn als die Spanier das Land Mitte des 16. Jahrhunderts eroberten, zerstörten sie die Kultur der Inka so nachhaltig, dass die vorhandenen Zeugnisse und Quellen sehr lückenhaft sind und ein genaues Wissen über ihr Leben schwer zu rekonstruieren ist. Eigentlich waren die Inka kein Volk im bekannten Sinne. Eher waren sie eine Art Adelsgeschlecht. Der Titel Inka wurde über die Väter weitergegeben und bezog sich nur auf die Herrscher und deren Familien. Woher die Inka tatsächlich kamen, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Der Überlieferung zufolge soll der erste Herrscher, Manco Capac, und seine Schwester Mama Ocllo vom Sonnengott Inti gesandt worden sein, um Ordnung in die Welt zu bringen. Inti trug den beiden auf, sich dort niederzulassen, wo es ihnen gelang, einen goldenen Stab mit einem Schlag in die Erde zu treiben. Nach einer Weile fanden sie eine Stelle und gründeten hier die Stadt Cusco, die nach ihrem Verständnis der Nabel der Welt war. Über die tatsächliche Herkunft der Inka lässt sich aus heutiger Sicht nichts Verlässliches sagen. Einige Forscher glauben, dass ihre Vorfahren aus den Wäldern Amazoniens östlich der Anden kamen. Eher wahrscheinlich ist aber eine Herkunft der Inka aus dem weiter südlich gelegenen Andenhochland im Grenzraum Peru-Bolivien, wo man heute noch den Heilern der sogenannten Kalawaya-Religion eine besondere Beziehung zu den Inka nachsagt. Manco Capac, Sinchi Roca, Yoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui. Die Geschichte der Inka-Dynastie von der Zeit ihres mythischen Ursprungs bis zur Ankunft der Spanier umfasst einen Zeitraum von 11 Generationen. Doch die Blütezeit, in der die Inka-Könige das Reich zu seiner vollen Ausdehnung brachten, dauerte nur etwa 150 Jahre. Damals herrschten sie über ein Gebiet, das größer war als die Entfernung zwischen Nordkap und Sizilien. Ihr riesiger Staat wurde durch einen straff organisierten Beamtenapparat gelenkt, der jeden Bereich des Lebens regelte. Die Inka nannten ihr Reich Tuantinsuyu, was auf Quechua, der noch heute am weitesten verbreiteten Sprache der Anden-Indios, vier zusammenhängende Gebiete heißt. Es wurde nach den vier Himmelsrichtungen benannt, über die sich das Land der Sonnenkönige erstreckte. Der Inka-Herrscher Pachacutec ließ Cusco Mitte des 15. Jahrhunderts zum Zentrum des Reiches ausbauen. In der Umgebung wurden landwirtschaftliche Terrassen zum Anbau von Mais angelegt, damit die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet war. Kanäle von den Flüssen Sapi und Tullumayu, die durch die gesamte Stadt führten, versorgten die Einwohner mit frischem Wasser. Hatten sich die ersten Inka-Herrscher noch mit dem Land rund um Cusco begnügt, fingen sie nun an, ihr Reich in alle vier Himmelsrichtungen auszudehnen. Unter dem Sohn Pachacuteks schließlich, der 1471 als 10. Sapa Inka die Herrschaft antrat, errang das Inka-Reich die größte Ausdehnung. Durch Eroberungszüge wurde das Gebiet zwischen Quito im heutigen Ecuador und Santiago in Chile dem Tahuantinsuyu einverleibt. Die gottgleichen Inka, deren Flagge die Farben des Regenbogens getragen haben soll, wurden weit über die Grenzen des Landes für ihren Glanz, ihre kriegerische Stärke und ihre neue Religion bekannt, welche sie als Söhne der Sonne bezeichnete. Doch dieser Glanz sollte nicht lange anhalten, denn nur einige Jahrzehnte nach ihrer absoluten Machtentfaltung wurde das schillernde Inka-Reich von den spanischen Eroberern in nur wenigen Jahren vernichtet. Vilcabamba, 1570. 38 Jahre tobt nun schon der Kampf gegen die Spanier. Hier im peruanischen Hinterland, in den tiefen Dschungeln der abgelegenen Täler am Ostabhang der Anden, hat sich Titu Cusi Yupanqui, der 17. Inka-König und letzte Widerstandskämpfer gegen die spanischen Eroberer, zurückgezogen. Vilcabamba, die heilige Ebene. Das sind an die 400 prachtvolle Paläste, Tempel und Häuser inmitten der üppig wachsenden grünen Vegetation. Am 6. Februar 1570, umringt von hohen Würdenträgern, setzt Martin de Pando, Sekretär des Inka Titu Cusi Yupanqui, den Schlusspunkt unter einen Bericht. Lasst nun dieses Dokument zu Gouverneur de Castro bringen. Der König muss es lesen. Titu Cusi hat von seinem Sekretär ein Manuskript mit dem Titel »Der Kampf gegen die Spanier« verfassen lassen. Dieses Schriftstück erzählt nicht nur, wie die Spanier das Land eroberten, sondern auch, wie sich Titu Cusis Vater Manco Inca gegen die Eindringlinge zur Wehr setzte. Die Spanier hatten also meinen Onkel Atahualpa gefangen gesetzt, welcher entgegen der Wahrheit von sich behauptete, der rechtmäßige Inka-Herrscher zu sein. Dieser Titel gebührte eigentlich meinem Vater Manco, welcher damals noch zu jung war, um sich in den Streit seiner älteren Brüder einzumischen. Nicht wissend, was sich in Cajamarca abgespielt hatte, harrte er in Cusco aus, wo er eines Tages Besuch bekam. Wir haben wichtige Kunde für dich. Bitte, sprecht. Wir kommen dir zu melden, dass eine bei unseren Völkern unbekannte und noch nie gesehene Art von Leuten in deinem Land angekommen ist. Ihrem Anschein nach sind sie offenbar Götter. In Cajamarca sind sie angekommen, wo dein Bruder Atahualpa weilt. Manco Inca, dieser hat ihnen gesagt, er sei Herr und König dieses Landes. Davon sind wir, deine Untertanen, schmerzlich berührt. Weil wir eine solche Beleidigung nicht länger mit anhören können, kommen wir, dich über die Vorfälle ins Bild zu setzen. Aber wie haben denn diese Leute es wagen können, ohne meine Ermächtigung und ohne mein Einverständnis in mein Land einzudringen? Ja, es sind Leute, die sicher nichts anderes als Viracochas sein können, denn sie behaupten, mit dem Wind gekommen zu sein. Es sind bärtige, sehr schöne und ganz weiße Leute. Sie essen aus silbernen Tellern. Und sogar die Schafe, große Schafe, von denen sie getragen werden, besitzen silbernes Schuhwerk. Sie feuern Ilapas ab, Blitze und Donner wie der Himmel. Großer Manco Inca, du kannst dir selbst ausrechnen, dass Leute dieser Art, die sich so verhalten, Viracochas sein müssen. So geht doch und bringt mir einige von ihnen, damit ich sehe und mich durch den Augenschein überzeuge. Jawohl, Manco Inca. Während sich die Boten auf den Weg machten, hatten die Spanier meinen Onkel Atahualpa so weit, den Raum, in dem er eingesperrt war, mit Gold, einen weiteren zweimal mit Silber aufzufüllen, als Lösegeld für seine Freilassung. Doch die Spanier nahmen das Gold und hielten ihn weiter gefangen. Auch wenn sie ihn betrogen hatten, trachtete Atahualpa danach, sich mit den Spaniern zu verbünden, um alle konkurrierenden Thronfolger aus dem Weg zu räumen. Ich bin nur kurz Herr des Landes gewesen. Und noch kürzer wird es der Verräter, mein Bruder, sein. Tatsächlich gelang es Atahualpa, aus dem Gefängnis heraus seine Fäden zu ziehen. Er ließ Huascar aufspüren und erteilte den Befehl, ihn zu töten. Nun gab es nur noch einen Bruder, der ihm gefährlich werden konnte. Meinen Vater, Manco. Und weil er der Jüngste war unterschätzte mein Onkel Atahualpa seine Fähigkeiten. Und so taufe ich euch, Atahualpa Inka, damit ihr allen Dämonen und Geistern abschwört und Jesus Christus als einzigen rechtmäßigen Herrscher über die Welt erkennt. So wurde der Inka-Fürst Atahualpa wegen eines angeblich geplanten Aufstandes und wegen der Anstiftung zum Mord an seinem Halbbruder Huascar von den Spaniern zum Tode verurteilt. Und am 29. August 1533 in Cajamarca mit einer Bogensehne erdrosselt, nachdem man ihn zum Christen getauft hat. Warum die Spanier ihre wichtigste Geisel einfach so töten, ist unklar. Tatsache ist, dass der neue Inka, der letzte der drei Brüder, seine Karten am erfolgreichsten gespielt hat. Titu Cusis Vater Manco sandte den Spaniern aus Cusco Hilfstruppen, um die Armeen Atahualpas zu besiegen. In der Folge verbünden sich Hauptmann Pizarro und seine Leute mit ihm und helfen Manco auf den Thron. So wird aus dem jüngsten Spross der Inka-Dynastie der 15. Herrscher Tawan Tinsuyus. Sein Name ist fortan Manco Capac II. Wie lebten sie, die Inka, bevor die Spanier ihr Land betraten? An oberster Stelle des Inka-Staates stand der Sapa Inka, das heißt der einzige Inka. Er begründete seinen Machtanspruch dadurch, dass er direkt von der Sonne abstammte. Er war ein göttliches Wesen. Die Inka verwandten ihre Religion, den Kult und die Verehrung des Sonnengottes Inti, um ihre Macht über weite Teile Südamerikas auszubreiten. Auch wenn die Inka ein kriegerisches Volk waren, setzten sie beim Erobern neuer Gebiete nicht nur auf ihre militärische Stärke. Gerne demonstrierten sie ihre Macht durch ihr strahlendes Auftreten. Gold und Edelsteine, der filigrane und aufwendig gearbeitete Schmuck, die bunten Kleider und die von Musikanten und Tänzern begleiteten Umzüge ließen viele der Menschen daran glauben, dass diese Herren von der Sonne abstammen mussten. Erst wenn dieses Imponiergehabe nicht ausreichte, wenn Diplomatie oder Heiratsverbindungen nicht dazu führten, dass sich andere Völker freiwillig unterwarfen, schickten die Inka ihre alles überrollende Militärmacht. Volk von Urubamba, hier tritt vor euch der hohe Sapa Inka, Sohn von Vater Sonne und Mutter Mond, mächtiger Herrscher über die Welt. Er befiehlt euch, ihn als euren Herrn anzuerkennen. Tut ihr dies, so wird es euch an nichts fehlen. Der Inka wird für euch sorgen und Kraft seiner Verwandtschaft mit der Sonne für jeden von euch mit Speisen, Kleidung und anderen Zuwendungen sorgen. Die Inka machten ihren neuen Untertanen zur Begrüßung Geschenke und sicherten sich somit deren Freundschaft und Anerkennung. Außerdem müsst ihr den Glauben an Viracocha und eure eigenen Huascars nicht ablegen. Der hohe Inka steht über ihnen und sie wiederum sind Teil seiner Macht. Auch dass die Menschen ihre eigene Religion und ihre regionalen Gottheiten behalten durften, war ein gutes Argument für viele, den Inka als Herrscher anzuerkennen. Ein Inka konnte immer nur über den Vater ein Sohn der Sonne und damit rechtmäßiger Herrscher werden. So stellten die neuen Herren sicher, dass sich ihr göttliches Blut nicht mit dem des einfachen Volkes vermischte. Um den Kult des Sonnengottes Inti weiter zu stärken, ließen die Inka überall im Reich Heiligtümer und Tempel aufstellen, in denen Priester und Jungfrauen der Sonne den Dienst an Inti verrichteten. Dabei war der Sonnentempel in Cusco, die Coricancha, das bedeutendste Heiligtum des Reiches. Der Umfang des Tempels maß beinahe 400 Meter. Das große Eingangsportal und die Nebeneingänge waren mit Goldplatten bedeckt. Im Tempelinneren häuften sich Schätze. In Nischen, den Wänden entlang, waren die Mumien der verstorbenen Inka-Herrscher aufgestellt und mit goldenen Masken und fein gewobenen Stoffen dekoriert. Eine goldene Scheibe repräsentierte die Sonne. In der Nähe des Tempels lag ein heiliger Garten, in dem zahlreiche Pflanzen und Tiere als lebensgroße, vollständig aus Gold gefertigte Statuen standen. Das größte Fest der Sonnenreligion war das Inti Raymi, welches am Tag der Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag auf der Südhalbkugel der Erde, stattfand. Am Morgen des Festtages zog der Inka, begleitet von seiner ganzen Verwandtschaft, zum Hauptplatz der Stadt. Dort nahm er im Namen seines Vaters, der Sonne, ein Gefäß mit der rechten Hand und forderte sie zum Trinken auf. Hernach entleerte er das der Sonne geweihte Gefäß in einen goldenen Krug, aus dem das Getränk durch ein Rohr vom Hauptplatz zum Haus der Sonne floss. So, als hätte diese das Getränk getrunken. Die Inka opferten bei besonderen Anlässen neben zahlreichen Tieren auch Menschen. Sie wurden bei einer plötzlichen Erkrankung des Inka oder als Bitte um den siegreichen Ausgang eines Krieges geopfert. September 1995. Eine Expedition unter Leitung des amerikanischen Archäologen Joan Reinhardt findet in über 6000 Meter Höhe die Mumie eines 14-jährigen Mädchens. Die Forscher geben ihr den Namen Juanita. Später erhält sie auch den Beinamen La Niña del Cielo, die Jungfrau aus dem Eis. Juanita war ein Menschenopfer der Inkas an den Berg Ampato, der ihrem Glauben nach über die Wasserversorgung und die Ernte herrschte. Dieser Fund ist deswegen so bedeutend, weil der Körper des Mädchens im Eis fast 600 Jahre lang beinahe vollständig konserviert wurde und den Forschern zahllose Hinweise über die Lebensweise der Inka lieferte. Die sitzende Haltung der jungen Frau, die glänzenden Haare, die gut erhaltene Kleidung, selbst was sie in den Tagen vor ihrer Opferung gegessen hatte, all dies konnte das ewige Eis der Berge bewahren. Als Opfer wurden oftmals besonders schöne Jungen und Mädchen im Alter von etwa 10 Jahren auserkoren. Vor ihrer rituellen Tötung, bei der ausschließlich Gegenstände aus purem Gold verwendet wurden, gab man ihnen ein berauschendes Getränk, denn sie sollten froh und heiter vor den Sonnengott treten. Für die Kinder galt dieses Opfer als große Ehre, denn nach ihrem Tod, so glaubten die Inkas, wurden die Kinder selbst zu Göttern. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Doch in der damaligen Zeit gehörten die Menschenopfer für die Indios Perus zum Alltag. Leben und Tod, Licht und Dunkel lagen im Weltbild der Inka eng beieinander. Mit größter Sorgfalt verwahrten die Inka abgeschnittene Haare und Nägel. Sie steckten sie in Wandlöcher und Ritzen. Viele Male habe ich sie gefragt, wozu sie dies täten, und alle antworteten mir mit den gleichen Worten: Wisse, dass alle, die wir geboren wurden, zum Leben in der Welt zurückkehren müssen, und die Seelen müssen sich aus den Gräbern erheben, mit allem, was zu ihren Leibern gehört hat. Und damit sich die Unseren nicht mit der Suche nach ihren Haaren und Nägeln aufzuhalten brauchen, denn an jenem Tag wird es ein großes Wirrsal und Gedränge geben, verwahren wir hier alles zusammen. Die Inka beobachteten die Sterne und maßen der Milchstraße, einem langen Band unzähliger Sterne am nächtlichen Himmel, besondere Bedeutung zu. Sie glaubten, dass dieser Himmelsfluss eine Verbindung ins Jenseits darstellte, mit dem Land ihrer Götter und Vorfahren. Aufgrund einer alten Prophezeiung sollte das Reich der Inka enden, wenn sich die Milchstraße so weit vom Horizont entfernt hätte, dass die Verbindung zur Ahnenwelt abriss. Heute kann man errechnen, dass die Milchstraße 1532 tatsächlich den Kontakt zum Horizont verloren und für die Andenbewohner kaum noch am Himmel auszumachen war. In diesem Jahr kamen die Spanier nach Cajamarca und besiegten Atahualpas Truppen. Es scheint, als hätte sich damals tatsächlich die alte Prophezeiung der Inka erfüllt. Der Friede zwischen dem neuen Inka-Herrscher Manco Capac und Pizarros Truppen soll nicht lange halten. Denn die Spanier, deren einziges Interesse dem Gold und den Reichtümern des Volkes gilt, geben Manco Inka bald zu verstehen, dass sie ihn in der Hand haben. Als mein Vater ruhig und gelassen in seinem Haus weilte, begaben sich mehr als 100 Spanier in verräterischer Absicht zu ihm. An ihrer Spitze Hernando Pizarro, der Bruder des Marquis. Wir haben erfahren, Manco Inka, dass du dich gegen uns erheben willst. Der Gouverneur hat uns aufgetragen, dich zu verhaften und in Ketten zu legen, damit du außerstande bist, uns zu schaden. Was habe ich euch angetan, dass ihr mich in dieser Weise behandeln und wie einen Hund anketten wollt? So entgeltet ihr mir den Gefallen, den ich euch erwiesen habe, indem ich euch in dieses Land hereingelotst und so großzügig mit Dingen beschenkt habe? Schlecht geht ihr vor. Seid ihr nicht jene, die behaupten, Abgesandte des Texivirakotschan zu sein? Ihr seid unmöglich dessen Söhne, denn ihr wollt denen, die euch so viel Gutes getan haben, Schlechtes antun. Schon gut, Zapai Inka. Bemüht euch nicht um Entschuldigung, denn wir haben den Beweis, dass du dich im ganzen Land erheben willst. Die Fußeisen! Unverzüglich wurden diese gebracht und ohne den geringsten Respekt meinem Vater um die Füße gelegt. Ich sage euch, ihr seid Teufel und nicht Viracochas, denn ohne meine Schuld behandelt ihr mich so. Als sich mein Vater seiner Gefangenschaft richtig bewusst wurde, lasst mich! Kam eine große Kümmernis über ihn. Er wusste sich nicht zu helfen, denn niemand außer seinen Landsleuten vermochte ihn zu trösten. Zwar wird Manco Inka kurz darauf wieder freigelassen, doch die fremden Herren scheinen sich einen Spaß daraus zu machen, ihn immer wieder zu verspotten. Noch mehrere Male lassen sie ihn unter frei erfundenen Anschuldigungen in Ketten legen. Jedes Mal, um sich seine Auslösung mit einem saftigen Gegenlohn bezahlen zu lassen. Irgendwann ist der Moment gekommen, an dem Manco Inka beschließt, sich diese Behandlung nicht länger gefallen zu lassen. Neue Chronik und gute Regierung dieses Königreichs. Das besagte Buch wurde von Don Felipe Guamán Poma de Ayala verfasst und mit diesem Titel versehen. Im Jahre 1908 durchforstet der Gelehrte Richard Pietschmann die Königliche Bibliothek in Kopenhagen und macht dabei zufällig eine bemerkenswerte Entdeckung. Er stößt auf das reich illustrierte Manuskript des regionalen Kleinfürsten Felipe Guamán Poma de Ayala. Die besagte Chronik ist sehr nützlich und vorteilhaft und sie dient der besseren Lebensführung der Christen und Ungläubigen. Und damit die Indios ihren Lebenswandel bessern, ihren Irrglauben und ihren Götzendienst ablegen. Weiterhin dient sie zur moralischen Besserung der Spanier. Das handgeschriebene und mit zahlreichen Tuschezeichnungen verzierte Werk beschreibt auf über 1000 Seiten, wie die Inka ihr Reich aufgebaut und strukturiert hatten. Aber auch, wie sehr die Indios unter einer grausamen und korrupten spanischen Kolonialherrschaft leiden mussten. Selbst wenn es zwei Indios waren, selbst wenn es ein einziger war, selbst wenn es eine India oder ein Kind war, teilte der Inka ihnen Saatfelder, Weiden und Kanäle zu, Wasser, um ihre Felder zu bewässern, Brennholz und Stroh, mit großer Ordnung und Übereinkunft, ohne jemandem Unrecht zu tun, wobei man für die Sonne und den Mond, die Sterne und Tempel, für den Inka und seine Frau, alle Beamten und Bediensteten etwas abtrennte, ihrem jeweiligen Rang entsprechend. Und es regierten die besagten Inka, dass man es nicht besser tun konnte, ohne Bestechung und mit guter, redlicher Gerechtigkeit in diesem Königreich. Oft haben sich Wissenschaftler die Frage gestellt, wie es den Inka in der kurzen Zeit ihrer Herrschaft gelungen ist, ein so großes Land zu erobern und auch zu regieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass sie bestehende Traditionen, Kunsthandwerk und Religion weiterentwickelten und mit Hilfe einer gut organisierten Verwaltung so strukturierten, dass sie das immer größer werdende Reich kontrollieren konnten. In der Zeit der Inka gab es 6 Königsstraßen, welche ein Inspektor verwaltete. Jede Straße war von den Inka festgelegt, mit ihrer Meilenzahl und ihrem Ausmaß, mit Grenzsteinen markiert und bezeichnet, und sie war 4 Ellen breit und an beiden Seiten waren Steine gesetzt, damit sie gerade verläuft, was in der ganzen Welt die Könige nicht wie der Inka getan haben. Die Inka benutzten weder Pferde noch Viehwagen, hatten aber ein ausgeklügeltes Botensystem entwickelt. Auf den gut zugänglichen Straßen des Reiches waren alle 2 Kilometer kleine Vorrats- und Poststationen eingerichtet. Dort hielten sich rund um die Uhr 2 Kuriere auf. In einer Art Staffellauf überbrachten diese wichtige Nachrichten von einer Station zur nächsten. Die Kuriere hatten eine weiße Feder auf dem Kopf, damit sie der nächste Bote von weitem sähe. Und er hatte seine Schneckenhorntrompete, um zu rufen, damit jener sich bereit hielte. Eine Botschaft für den Toklikok in Huamachuco. Hab sie schon. Im Haus sind noch ein paar Früchte für dich. Danke. Auf diese Weise konnten die Inka in nur 5 Tagen eine Nachricht aus der Hauptstadt Cusco ins 2000 Kilometer entfernte Quito an der Grenze des Landes bringen. Eine Botschaft. Eine Botschaft für den Toklikok aus Cusco. Gib her. Was wollen die wieder von uns? Die Inka hatten zwar keine eigene Schrift, dafür aber ein ausgezeichnetes System zur Buchführung. Sogenannte Quipu, Knotenschnüre. Aha. Sie verlangen 35 Sack Mais? An einer langen Schnur waren mehrere abzweigende Schnüre gebunden, die in unterschiedlichen Farben und Knotenfolgen Aufschluss über Steuereinnahmen, Verteilung von Gütern des täglichen Gebrauchs, Wasser, Nahrung, Einnahmen und Ausgaben, ja, sogar Volkszählungen gaben. Was schreiben die Herren aus Cusco? Wir sollen mehr Abgaben leisten, als sie uns zunächst gesagt haben. Aha. Dafür werden uns aber auch in ein paar Tagen neue Arbeiter zur Verfügung gestellt. Außerdem soll das soeben eingetroffene Heer von Hauptmann Taruga, das weiter in den Norden ziehen wird, von uns mit frischen Vorräten und Munition versorgt werden. Die Armee der Inka war natürlich ebenso straff organisiert. Zur Zeit Atahualpas gab es zwar nur ein stehendes Heer von ca. 10.000 Soldaten, dafür herrschte aber zu seiner Zeit im Tahuantinsuyo Wehrpflicht, was es ohne Probleme ermöglichte, in kürzester Zeit ein Heer von 300.000 Mann aufzustellen. Es gab den überaus gefürchteten Mieterdienst. Was machst du mit deinen Sachen, Bruder? Ich gebe sie zu meiner Tante. Wir wurden für den Mieterdienst im Norden eingeteilt. Was? Wer wird dann auf meine Lamas aufpassen, wenn ich mal wieder zu viel getrunken habe? Es wird nicht für lange sein, hoffentlich. Alle Untertanen des Inkas waren nicht nur dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Erträge abzugeben, sie konnten auch ohne Begründung zu weiteren Arbeitsleistungen herangezogen werden. Und wurden nicht selten mitsamt ihrer ganzen Familie in einen anderen Teil des Reiches versetzt, wo sie zum Beispiel das Vieh in den Bergen hüten oder, was besonders gefürchtet war, in den Silber- und Goldminen arbeiten mussten. Diese ständige Umsiedlung der Bewohner Tahuantinsuyos bedeutete, dass das ganze Land nach einiger Zeit aus einem bunten Flickenteppich unterschiedlicher Indiovölker bestand. Benachbarte Familien sprachen oft nicht die gleiche Sprache. Dies hatte für die Inka den Vorteil, dass sich die zum Teil durch Krieg und Eroberung gewonnenen Untertanen nicht so leicht gegen die Herrscher auflehnen konnten. Ein bisher ungelöstes Rätsel ist das der Tokapu, geheimnisvoller Muster, die sowohl auf Inka-Gewändern als auf rituellen Tongefäßen gefunden wurden. Auch wenn man heute glaubt, die Inka hätten keine eigene Schrift gehabt, vertreten manche Wissenschaftler die Meinung, dass diese eigenartigen, quadratischen oder rechteckigen Muster die Schrift der Inka gewesen sei. Rund 400 verschiedene Zeichen wurden auf altperuanischen Stoffen und Gefäßen bestimmt. Diese sogenannten Grapheme warten bis heute auf ihre vollständige Entschlüsselung. Die Chronik des Don Felipe Guaman Poma de Ayala, die Pietschmann in der Bibliothek fand, beweist, dass die Inka ein hochentwickeltes Volk waren. Sie liebten Musik, dramatische Vorführungen und gesungene Dichtungen. Nach der Eroberung durch die Spanier trugen einige Chronisten viele der alten Hymnen zusammen und hielten sie für die Nachwelt fest. Wenn der Neumond auf die Wiesen all sein Silber gießt, wo die Frühlingsblumen sprießen und der Sturzbach rauschend fließt, wollen tanzen wir und singen, ihm das Schönste unserer Lieder, wollen uns im Reigen schwingen, froh mit unserem Inka wieder. Dann werden wir tanzen und lassen kreisen den Becher mit dem Chicha-Wein. Stimmet an, die alten Weisen, denn wir werden glücklich sein, wenn der Inka kehret wieder, strahlt die Sonne auf uns nieder. Es fehlte den Philosophen nicht an Können, um Komödien und Tragödien zu ersinnen, die sie bei feierlichen Gelegenheiten vor ihren Königen und den Herren des Hofes aufführten. Die Aufführenden des Theaters waren keine Gemeinen, sondern Inka und Edelleute, damit die Tragödie richtig wiedergegeben würde. Denn sie handelte immer von militärischen Ereignissen, von Triumphen und Siegen, von großen Taten und der Herrlichkeit früherer Könige. Diejenigen, die sich durch besonders anmutige Darstellung hervortaten, erhielten Juwelen und höchst schätzenswerte Kunstbeweise. Die Inka schätzten auch feines Kunsthandwerk. Sie holten Handwerker und Künstler eroberter Völker nach Cusco und ließen sie neben schön verzierten Tongefäßen auch bunt gewebte Stoffe und prunkvollen Goldschmuck anfertigen. Besonders bekannt sind dabei die großen goldenen Ohrpflöcke, welche nur die männlichen Inka und ihre nahen Verwandten tragen durften und die ihnen bei den Spaniern den Beinamen Orejones, Großohren, eintrug. Die Kunstfertigkeit dieser Goldschmiede hat bis in unsere Zeit nichts an seiner Faszination eingebüßt, denn noch heute kann man überall Schmuck kaufen, der sich alter Inka-Muster und Symbole bedient. Auch ihre Fertigkeiten als Baumeister erstaunen die Menschen in aller Welt, denn bedeutende Tempel und Festungen oder die Paläste der Herrscher wurden aus riesigen, oft unregelmäßig geformten Natursteinblöcken erbaut, die sie ohne Transportmittel oder Flaschenzüge so passgenau aneinander fügten, dass kein Luftzug durch die Mauerrillen dringen konnte. Diese beeindruckenden Riesenfestungen haben die Fantasie der Menschen dermaßen beflügelt, dass man munkelte, die Inka hätten die Bauwerke nur mit Hilfe von Außerirdischen oder Magie zustande bringen können. Zum Schmelzen von Metallen gebrauchten sie kupferne Blasebohnen. 8, 10 oder 12 Personen fanden sich ein. Sie schritten rings um das Feuer und bliesen mit ihren Rohren hinein. Und noch heute machen sie es so, da sie ihre Bräuche nicht ändern wollen. Ein weiterer Brauch war der Genuss von Coca. Die Blätter des Coca-Strauches, welche mit bestimmter Pflanzenasche gekaut wurden, hatten nicht nur praktischen, medizinischen, sondern auch kultischen Nutzen. Denn verschiedene Wirkstoffe in der Pflanze erhöhen die Leistungsfähigkeit, nehmen Müdigkeit, Kälte und Hungergefühle und wurden von den Indios als Muntermacher bei der harten Arbeit benutzt. Heute ist der Anbau von Coca nur in kleinen Mengen gestattet, da man daraus auch das Rauschgift Kokain herstellen kann, welches weltweit verboten und im Gegensatz zu den ursprünglich heilenden Eigenschaften der Pflanze absolut gesundheitsschädigend und gefährlich ist. Das Leben der Indios auf dem Lande war nicht einfach. Die meisten von ihnen waren gewöhnliche Bauern, die in einem Ayllu, einem Verbund verschiedener Dörfer, zusammenlebten. Alles, was sie zum Leben benötigten, stellten sie selber her. Aus der Wolle der Alpakas, den kleinen, kamelähnlichen Tieren, woben Männer wie Frauen feinste Gewänder. Die Männer trugen ein einfaches, quadratisches Hemd, das man heute Poncho nennt. Darüber bekleideten sie sich meist noch mit einem dickeren Poncho und einem Hut bzw. einer Mütze, die am Kinn zusammengebunden werden konnte. Die Frauen hüllten sich in ein weites Tuch, das sie auf der Hüfte mit einem Gürtel zusammenbanden. Darüber trugen sie oft noch einen Umhang. Jeder Ayllu, also jede Indio-Gemeinschaft, hatte einen Teil des Landes zu bewirtschaften. Nichts gehörte den Bauern, alles gehörte dem Inka. Er bestimmte, welche Felder für die Versorgung der Dorfbewohner, welche für den Herrscher und welche für die Priester und den Dienst an Inti, dem Sonnengott, eingeteilt waren. Den Wassergraben, dass wir gute Ernte haben. Stampft, Leute, stampft. Stampft, Leute, stampft. Die wichtigsten Lebensmittel, die die Indios damals anbauten, waren der Mais und die Kartoffel. Es gab über 250 verschiedene Kartoffelsorten in den unterschiedlichsten Farben. Fast weiße, gelbe, rosafarbene, braune, ja selbst schwarze, gefleckte und gestreifte. Die Indios verbrauchten diese Knolle nicht nur frisch, sondern erfanden auch eine Methode, um sie zu konservieren. Die Kartoffeln wurden getrocknet, am Tage der Sonne, in der Nacht dem Frost ausgesetzt und dann ausgequetscht. Dieser Prozess wurde mehrere Male wiederholt, bis alles Wasser aus ihnen gewichen war. Diese ersten Tiefkühlkartoffeln hielten sich unbegrenzt lange und dienten überall im Reich als Nahrungsreserve. Bei uns in Europa wurde die Kartoffel erst bekannt, nachdem die Spanier sie aus Südamerika mitgebracht hatten. Stampf, Leute, stampf! Stampf den Graben glatt und. Wenn die Gräben gezogen waren, glätteten sie die Felder und unterteilten sie quadratisch, damit sie das Wasser richtig nutzten. Auf Hügeln und Hängen mit gutem Boden legten sie, um ebene Flächen zu gewinnen, Terrassen an. Um diese zu erhalten, bauten sie drei starke Mauern aus behauenem Stein, eine vorn und zwei seitlich. Und dergestalt gewannen sie nach und nach den ganzen Berg. Auch wenn das Leben der Bäuerinnen und Bauern Tawantinsuyos sicherlich kein einfaches war, hatten sie doch durch die streng festgelegte Ordnung des Inka immer ausreichend Kleidung und Nahrung. Niemand musste Hunger leiden. Das war ein Zustand, den es nach der Herrschaft der Inka nie wieder gab. Juli 1911. Der amerikanische Abenteurer und spätere Politiker Hiram Bingham und einige Mitarbeiter arbeiten sich mit dem 11-jährigen Indio Melchior Arteaga einen alten Inka-Pfad im Urubamba-Tal hinauf. Señor Bingham, diesen Weg hier bitte. Der Forscher ist auf der Suche nach Vilcabamba, jenem sagenumwobenen Rückzugsgebiet der letzten Inka-Könige, wo während der Conquista auch Titu Cusi Yupanqui gelebt hatte. Und außer dir hat noch niemand die Anlage dort oben gesehen? Ja? No, Señor, ich bin der Einzige. Warum sollte man die schweren Steine für den Bau einer Stadt auf einen so hohen Berg hinauftragen, wenn es nicht dazu dient, gut versteckt zu sein? Vielleicht ist das da oben wirklich Vilcabamba. Was meinst du, Junge? No sé, Señor Bingham, no sé. Vor 2 Jahren war Hiram Bingham schon einmal in dieser Gegend gewesen. Er hatte an einem Historikerkongress teilgenommen und den Präfekt der Region kennengelernt. Die Geschichten von verborgenen Goldschätzen der Inka, die immer noch in den tiefen, undurchdringlichen Urwäldern vergraben seien, bewogen ihn schließlich, Geld für eine Expedition zu sammeln, um das verschwundene Vilcabamba zu suchen. Señor, aquí. Hier ist es. Oh, das ist ja fantastisch! Obwohl keiner der Expeditionsteilnehmer dem jungen Führer, der behauptete, hoch auf einem Berg alte Ruinen entdeckt zu haben, so recht Glauben schenken mochte, erblicken Bingham und seine Mitarbeiter nach einigen Stunden mühsamen Aufstiegs vor dem Hintergrund des Andenpanoramas etwas Unglaubliches. Im unberührten Grün des Urwalds schimmern wie im Märchen ein Palast und mehrere Dutzend steinerner Gebäude. Sehen Sie, Senior Bingham? Glauben Sie mir nun? Das ist ja unfassbar. Dies sind nicht nur ein paar Ruinen, dies ist eine ganze Stadt. Machu Picchu, wie die Stadt von dem Indio-Jungen nach dem benachbarten Berggipfel genannt wird, soll schon bald als berühmtestes Bauwerk Südamerikas in die Geschichte eingehen. Bingham jedoch war sich der Sensation nicht bewusst. Er stellte schnell fest, dass es sich bei dieser Anlage nicht um das gesuchte Vilcabamba handelte. Und da er wusste, dass die Täler voll mit verlassenen Tempeln und Ruinen waren, zog er schon am nächsten Tag weiter, um andere, womöglich noch fantastischere Plätze zu finden. Tatsächlich aber konnte keiner seiner späteren Funde die Entdeckung Machu Picchus in den Schatten stellen. Zahlreiche Geschichten ranken sich um die wie ein Adlernest auf einem hohen Bergrad thronende Stadt, deren Lage so gewählt war, dass man sie vom Tal aus kaum entdecken konnte. Was ist ihre Geschichte? Wer wohnte hier und warum wurde sie verlassen? Da wir keine Schriftzeugnisse der Inka selbst haben, weiß man bis heute nicht wirklich, wann und wozu sie diese fantastische Stadt erbauten. Es gibt verschiedene Theorien. Möglich wäre es, dass hier ein religiöses Zentrum lag. Denn am Hauptplatz befindet sich ein großer Sonnentempel, eine Sternwarte zur astronomischen Beobachtung und der Tempel des hohen Priesters Vilyakhumu. Außerdem ist man in 2360 Meter Höhe näher an den Gestirnen, welche sich bei Nacht wie ein leuchtendes Band über den Betrachter spannen. Nicht nur Priester waren für den Sonnengott Inti verantwortlich. Auch Frauen konnten in den Tempeln dienen. Schon mit 5 Jahren wurden besondere Mädchen zu Akliakonas, das heißt Sonnenjungfrauen, bestimmt. Sie mussten sich einer strengen Erziehung unterwerfen, bei der sie Haushaltsführung, Kochen, die Zubereitung von Getränken, Gesang und Musik erlernten, bevor sie als Dienerinnen der Sonne im Tempel leben durften. Mit der Zeit wird auch Bingham klar, dass Machu Picchu etwas Besonderes ist. Und so lässt er die Stadt vom Urwald freilegen. Dabei stoßen er und seine Mitarbeiter auf zahlreiche Gräber und etwa 150 Menschenskelette. Bei der stolz auf dem Berg thronenden Festung drängt sich einem der Gedanke auf, die Inka-Krieger wären von dort aus gegen die Spanier in den Kampf gezogen. Von hier konnten sie Überraschungsangriffe ausführen und sich schnell wieder in den Schutz der Steinwälle inmitten des grünen Dschungels zurückziehen. Dorthin, wo sie niemand fand. Heute allerdings geht es in Machu Picchu ganz anders zu. Jeden Tag erreichen mehrere Busladungen Touristen die Ruinenstadt. Und nicht nur diese laufen täglich durch die 216 steinernen Gebäude. Auch eine Anzahl Forscher legen dort immer neue unterirdische Gewölbe frei. In den schwer zugänglichen Gebirgstälern Perus werden noch heute verborgene Inka-Stätten vermutet. Immer wieder werden Gräber und Tempel gefunden, verborgene Schätze ausgegraben und alte Geheimnisse gelüftet. Kehren wir noch einmal zu Titu Cusi Yupanqui zurück, dem Sohn Manco Incas, der in seinem Bericht vom Kampf seines Vaters gegen die Spanier erzählt. Als mein Vater erfuhr, dass abermals in der Stadt eine Verschwörung gegen ihn im Gange war, ließ er alle Würdenträger des Landes versammeln und hielt ihnen, beraten von seinem Oberbefehlshaber Willach Umu, folgende Ansprache. Meine geliebten Söhne und Brüder, niemals hätte ich gedacht, von euch verlangen zu müssen, was ich jetzt im Sinne habe. Ich hatte nämlich immer gemeint, diese bärtigen Leute, die ihr wie Rakotschas nennt, würden mir nie mit Tücke begegnen. Jetzt aber, wo ich merke, wie sie mich herausgefordert haben, werde ich sie wohl oder übel auch herausfordern müssen. Trefft gleich jetzt die nötigen Vorkehrungen und schickt eure Gesandten ins ganze Land aus, damit innerhalb von 20 Tagen alle Truppen in dieser Stadt eingetroffen sind. Wenn wir gleichzeitig vorgehen, werden wir sie rasch vernichten und uns wieder unseres Lebens erfreuen können. Manco Inca ist in den letzten Monaten gereift. Er hat begriffen, dass die Spanier keine guten Freunde sind und beschließt nun, Cusco den Rücken zu kehren, um in den abgeschiedenen Gebirgstälern den Widerstand aufzubauen. Sapai Inca! Wohin des Weges? Du willst uns verlassen? Ich gehe nach Calca. Jagen. Die Zeit ist günstig. Ja, das stimmt. Noch ist die Luft lau und es regnet nicht so oft. Nun denn, hoher Inka. Vergnüg dich gut auf der Jagd. Und wenn du zurückkommst, können wir uns wieder mit dir vergnügen, nicht wahr? Gewiss. Lange werde ich nicht fernbleiben. Ein paar Tage später, während mein Vater in Calca weilte und die aufgebotenen Leute sich dort zu sammeln begannen, sandten ihm die Spanier Brief auf Brief mit der Bitte, er solle so rasch wie möglich nach Hause kommen. Sie fühlten sich in seiner Abwesenheit einigermaßen unbehaglich. Dazu haben die ca. 200 Spanier in Cusco auch guten Grund. Denn nur wenige Tage später marschieren aus allen Himmelsrichtungen indianische Heere auf die Stadt zu. Der Kampf um Cusco und damit die Herrschaft im ganzen Inka-Reich geht in seine entscheidende Phase. Es gibt eine ganze Reihe von Zeitzeugenberichten, unter anderem auch den eines unbekannten spanischen Soldaten. Am nächsten Tag erschien auf den Anhöhen über der Stadt eine gewaltige Anzahl von Indios aus allen vier Provinzen des Reiches. Juan und Gonzalo Pizarro zogen aus, um eine ihrer Abteilungen zu zerschlagen. Doch als sie näher kamen, begannen die Indios sich zurückzuziehen und lockten die Spanier in einen Hinterhalt von 20.000 Kriegern, die mit solcher Heftigkeit und Kühnheit angriffen, dass die Konquistadoren in große Bedrängnis kamen. Geordneter Rückzug! Bleibt dicht beieinander! Wir müssen uns in der Festung verschanzen! Die Spanier suchten Zuflucht in der großen Festung Sacsayhuaman, die sich mächtig auf einer Anhöhe über der Stadt erhob. Während die Spanier in solch gefährlicher Weise umzingelt waren, vermuteten sie in ihrem Innersten, ihre letzten Tage seien angebrochen. Sie mussten es sich gefallen lassen, dass die Indios sie mit Spott und Hohn überhäuften, Steine auf ihre Zeltdächer warfen und aus Verachtung ihnen gegenüber das Bein hoben. Die Spanier, verzweifelt und in auswegloser Lage, behalfen sich hauptsächlich damit, ihr Schicksal Gott anzuvertrauen. Und sie verbrachten die ganze Nacht in der Kirche, um Gott um Hilfe anzuflehen, am Boden kniend und mit den Händen vor ihrem Mund. In dieser Haltung wurden sie von vielen beobachtet. Wieder einmal sind die wenigen spanischen Söldner in einer ausweglosen Lage. Doch am nächsten Morgen beschließen sie ein verzweifeltes Manöver. Sie brechen aus der Festung Sacsayhuaman aus, um den Belagerungsring zu durchstoßen. Plötzlich gaben die eingekesselten Spanier ihren Pferden die Sporen und durchbrachen in vollem Galopp jene gleich einer Mauer verschlossene Pforte. Dann flohen sie trotz ihrer Feinde bergan auf Tod und Leben. Als die Indios, die am Belagerungsring um Cusco teilhatten, sie so davoneilen sahen, begannen sie zu schreien: Sie entfliehen nach Kastilien! Sie entfliehen nach Kastilien! Schneidet ihnen den Weg ab! Der gesamte Belagerungsring löste sich auf, weil die einen ihnen nacheilten, die anderen ihnen den Weg abzuschneiden suchten, damit keiner von ihnen entkommen könnte. Als sich die Spanier von so vielen Leuten verfolgt sahen, ließen sie ihre Pferde umkehren, machten eine Wendung über einen Berg und fielen ihnen dort, wo Willach Umu, der Oberbefehlshaber, Stellung bezogen hatte, in den Rücken. Die Schlacht um die Stadt Cusco wird noch lange andauern. Die Kämpfe fordern einen hohen Blutzoll auf beiden Seiten, bis Manco Inca schließlich erkennt, dass seine Truppen zu geschwächt sind, um noch zu siegen. Schweren Herzens befiehlt er den Rückzug. In Tambo angekommen, ließ er die ganze Bevölkerung des Landes versammeln. Und kaum waren sie vor meinen Vater getreten, hielt er ihnen folgende Ansprache. Geliebte Söhne und Brüder, sicher habt ihr gehört, wie sehr ich euch in meinen vergangenen Ansprachen davon abhielt, jenen so schlechten Leuten Schlechtes anzutun. Sie nahmen mich ohne mein Verschulden gefangen, verletzten und misshandelten mich. Dann haben sie euch in die Flucht geschlagen und sind euch bis nach Yukai gefolgt. Es hat mich geschmerzt, dass ihr, zahlreich wie ihr wart, sie, die nur wenige waren, habt entkommen lassen. Vielleicht hat Viracocha ihnen geholfen. Ihr habt mir ja gesagt, sie hätten ihm die ganze Nacht kniend ihre Referenz erwiesen. Von nun an, bei eurem Leben, müsst ihr Acht geben, wie ihr euch ihnen gegenüber verhaltet. Denn wisset, dass sie unsere Hauptfeinde sind, und dass wir auf ewig die Ihren sein werden, weil Sie es so gewollt haben. Nach dem verlorenen Krieg um die Hauptstadt Cusco und damit dem einflussreichen Zentrum Tahuantinsuyos zieht sich Manco Inca in die schwer zugänglichen Schluchten des Andenhochlandes zurück. Nach unserer Ankunft in Witkos, einem 30 Meilen von Cusco entfernten Ort, schlugen wir unseren Wohnsitz auf und ließen uns in der Absicht nieder, dort einige Tage zu verweilen. Die Spanier! Sie haben uns umzingelt! Plötzlich waren wir von allen Seiten umringt. Und da die Indios des vielen Tranks wegen schwerfällig geworden waren, waren sie vom Angriff überrumpelt, nicht in der Lage, sich gegen Don Diego de Almagro, Gonzalo Pizarro und die vielen anderen zu verteidigen. Ergebt euch! Dann wird keinem von euch ein Haar gekrümmt. Die Spanier verschleppten alle Männer und Frauen, die sie überhaupt vor sich hertreiben konnten, wie auch die Mumien meiner Vorfahren, Schmuck und Zierrat. Mich selbst entführten sie ebenfalls. Mein Vater entschlüpfte ihnen mit einigen anderen, so gut er konnte. Er flieht! Setzt ihn nach! Er darf uns nicht entkommen! Ich bin Manco Inca! Ich bin Manco Inca! Während Titu Cusi Yupanqui, der Sohn des Inka-Königs, von den Spaniern nach Cusco verschleppt und bei dem Conquistador Pedro de Oñate in Pflege gegeben wird, ist Manco Inca auf der Flucht. Er zieht mit seinen verbliebenen Truppen von einer Ortschaft in die nächste, ohne jemals vor den Spaniern sicher zu sein. Doch so sehr sie sich bemühen, ihn zu fangen, er entwischt ihnen ein ums andere Mal. Saba Inca! Wach auf! Sie kommen! Die Spanier sind ganz nah! Was sagst du? Schnell! Sie dürfen es nicht den Berg hinaufschaffen, sonst sind wir verloren! Lasst ein paar Frauen mit Lanzen bewaffnet auf dem Bergrad aufmarschieren. Die Feinde sollen glauben, dies sei unsere Hauptarmee. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten, bis unsere Männer kampfbereit sind. Mein Vater schwang sich mit einem behenden Sprung aufs Pferd, seine Lanze in der Hand. Ganz allein schirmte er seine Leute ab, damit die Feinde ihnen nichts anhaben könnten. Wie seine verbliebenen Soldaten ihren Herren so angespannt kämpfen sahen, schöpften sie neuen Mut zum Kampf gegen ihre Feinde, fielen mit Lanzen und Schilden in Schwarm über die Spanier her und warfen sie mehr als geschwind den Hang hinunter. Kein Pferd und kein Mann kam mit dem Leben davon. Nach diesem Sieg über eine spanische Einheit zieht Manco Inca mit seinem Gefolge in die Stadt Rahuanto, wo er sich in einer steinernen Festung verschanzt. In den folgenden Jahren führt er einen zähen Untergrundkampf. In zahlreichen Scharmützeln erbeuten die Inka-Truppen Waffen und Rüstungen und fügen ihrem Gegner schmerzliche Verluste zu. Doch auch die Festung Rahuanto ist irgendwann nicht mehr sicher. Und so zieht Manco Inca abermals ziellos umher. Von einem Dorf zum anderen, In Etappen, die ich der Kürze halber nicht erwähne, kehrte er dann in die Stadt Witkos und von dort nach Vilcabamba zurück. Hier schließlich kann sich Manco Inca gegen die Spanier behaupten und baut Vilcabamba zu einem eigenen Staat aus. Er laviert geschickt zwischen Diplomatie und Krieg, lässt sogar einige Spanier in seinem Land missionieren und kann sich so ein Stück Unabhängigkeit bewahren. Und weil er sich nach mir sehnte, sandte er Boten nach Cusco, wo ich, seit ich aus Witkos entführt worden war, weiterhin im Haus des früher genannten Oñate wohnte. Diese Boten raubten mich und meine Mutter und brachten uns heimlich nach Witkos zurück. Dort verbrachten mein Vater und ich viele Tage. Spanier, was wollt ihr in meinem Land? Was hat euch bewogen, die Grenzen ohne meine Erlaubnis zu überschreiten? 1542 erscheinen in Vilcabamba 7 spanische Konquistadoren, die um Exil bei Manco Inca bitten. Bei der Aufteilung der Kriegsbeute war es 1537 zu einem Streit zwischen Francisco Pizarro und seinem Kampfgefährten Diego de Almagro gekommen. Im Krieg, der daraufhin zwischen den Anhängern der verfeindeten Führer ausbrach, geriet Almagro in Pizarros Gefangenschaft und wurde am 8. Juli 1538 in Cusco hingerichtet. Dies spaltete die Spanier in 2 unversöhnliche Lager. Die Auseinandersetzungen gingen weiter, bis schließlich am 26. Juni 1541 Francisco Pizarro selbst in seinem Palast in Lima von Anhängern Almagros ermordet wurde. Am Ende starb der große Eroberer an seiner eigenen Gier. Und da man nun als Anhänger Almagros nirgends vor den Schergen Pizarros sicher ist, seid ihr also zu mir gekommen. Nun denn, ich will euch bei mir aufnehmen. Meinst du wirklich, das sei ein guter Plan, Zapa Inca? Wer weiß, was sie im Sinn haben. Die Spanier handeln mit den Herzen stinkender Füchse. Ich zürne keinem, der mich in Not um Hilfe bittet. Ihr sollt wie Brüder von mir behandelt werden. Und so kommt es, dass Manco Inca diejenigen bei sich aufnimmt, die zu seinen Mördern werden. Einige Tage und Jahre später weilten die Spanier in Gesellschaft meines Vaters in seinem Haus. Sie und ich spielten in bester Stimmung eine Partie Wurfeisen. Ich bin dran. Als mein Vater jedoch im Laufe des Spiels das Hufeisen aufheben ging, fielen sie mit Dolchen, Messern und Degen über ihn her. Da mein Vater allein war und sie 7 an der Zahl und da er auch über keine Waffe verfügte, warfen sie ihn schließlich vielfach verwundet zu Boden. Als ich, klein wie ich war, sie meinen Vater auf solche Weise behandeln sah, wollte ich mich nähern, um ihm beizustehen. Da wandten sie sich höchst aufgebracht gegen mich und trafen mich fast mit dem Wurf einer Lanze. Verängstigt und gleichsam von Entsetzen gepackt, entfloh ich über bewaldete Abhänge. Warum die Spanier sich gegen den Mann wandten, der sie bei sich aufgenommen hatte, weiß man nicht. Titu Cusi Yupanqui setzte die Arbeit seines Vaters fort und konnte den Rumpfstaat Vilcabamba bis 1571 halten. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis auch der letzte Widerstand gegen die spanischen Eroberer erlosch. Warum hatten die Inka keine Chance gegen die Spanier, die doch am Anfang nur wenige 100 Mann stark waren, während das Inka-Reich aus mehreren Millionen Menschen bestand? Eine Antwort auf diese Frage ist, dass die Inka über unterschiedliche Völker mit eiserner Hand herrschten und nicht überall beliebt waren. Viele der Indios schlossen sich den Spaniern im Kampf an und zogen gegen ihre ehemaligen Herren in den Krieg. Außerdem waren die Waffen und Kampftechniken der Inka denen der Spanier unterlegen. Diese hatten Pferde, Rüstungen, Metallschwerter, Gewehre und Kanonen. Die Indios hingegen hatten nur stumpfe Schlagwaffen wie Keulen und Steine. Bis zum heutigen Tage leben die Nachfahren der Inka in den Bergregionen Perus, Boliviens und Ecuadors und viele von ihnen sprechen noch eine der alten Sprachen, Quechua oder Aymara. Die Indios, wie sie von den Spaniern genannt wurden, haben eine lange und leidvolle Geschichte der Unterdrückung hinter sich. Immer wieder haben sie sich aufgelehnt in einer langen Reihe von Aufständen bis ins 20. Jahrhundert, welche jedoch nie erfolgreich verliefen. Die meisten der Inka-Nachfahren sind arm und leben immer noch als Kleinbauern, Landarbeiter oder Schaf- und Lamahirten. Bis heute erzählen sie sich die Sage vom Inkari. Der Kern des Mythos beinhaltet die Prophezeiung des letzten Inka-Königs Tupac Amaru I. von Vilcabamba, der vor seiner Hinrichtung durch die Spanier einen Schwur sprach. Mögt ihr mich töten und meine Körperteile in allen vier Winden zerstreuen. Ich werde auferstehen und die Ordnung des Inka-Reiches wiederherstellen. So wahr mir die Götter beistehen. Bis heute glauben die Nachfahren der Inka an diesen Schwur. Die Körperteile des Tupac Amaru sollen an verschiedenen Orten begraben sein. Man spricht davon, dass der Kopf in Lima oder Spanien, der Rumpf in Cusco begraben sei. Die Körperteile, so heißt es, werden wieder zusammenwachsen, der Inka wieder auferstehen und das Reich der Sonnensöhne neu errichten. So traurig der Untergang der Inka auch war, hat dieses einzigartige Volk der Nachwelt beeindruckende Zeugnisse einer strahlenden Kultur hinterlassen. Noch heute werden sie für ihre imposanten Bauwerke, die beeindruckenden Kunst- und Goldschmiedearbeiten, das durchorganisierte Staatswesen und die zahllosen Mythen und Geschichten ihrer Herrschaft bewundert. Die Faszination, die von diesem Volk ausgeht, ist so stark, dass die Inka wohl für immer im Gedächtnis der Menschheit weiterleben werden. Auf Wiederhören bei Audible.